Good morning. Guten Morgen. You know, the Bible talks very clearly about what's going to happen in the last day. Die Bibel spricht sehr klar darüber, was in den letzten Tagen passieren wird. In the last days, Paul says, perilous times will come. Paulus sagt, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten eintreten. And then he's telling us about, you know, we will be lovers of selves, lovers of pleasure. Dann sagt er, dass wir selbstverliebt und das Vergnügen lieben werden. You know, and if you look today, und wenn du in der heutigen Zeit schaust, lovers of selves and lovers of pleasure actually has a lot to do with laziness. Hat Selbstverliebtheit und das Vergnügen zu lieben viel mit Faulheit zu tun. Because suddenly everything centers around me. Plötzlich dreht sich alles um mich. Suddenly if it's not comfortable for me, if it doesn't bring me pleasure, well I don't want to do it. Wenn es mir nicht zusagt und es mir kein Vergnügen bereitet, will ich es nicht tun. You know, lazy people are people who just love their own pleasure and don't want to put any effort in anything else. Faule Menschen lieben ihr eigenes Vergnügen und wollen sich nicht für etwas anderes einsetzen. I personally believe, ich persönlich glaube, that our natural laziness is a reflection of the spiritual laziness. Dass unsere natürliche Faulheit unsere geistliche Faulheit widerspiegelt. You know, Paul tells us in Corinthians that our natural and the spiritual, those two things go hand in hand. Paulus sagt uns im Korintherbrief, dass das Geistliche und das Natürliche Hand in Hand gehen, zusammenhängen. I've never yet seen a person who is naturally not disciplined. Ich habe bisher noch keine Person gesehen, die im Natürlichen undiszipliniert ist. Who is spiritually very disciplined. Jedoch im Geistlichen sehr diszipliniert ist. Because the attitude reflects itself in all of our lives, in spiritual and natural life. Denn die Haltung drückt sich in unserem geistlichen und natürlichen Leben aus. If you are naturally lazy, you're not going to be disciplined to get up and spend time with Jesus. Wenn du im natürlichen faul bist, wirst du nicht aufstehen, um Zeit mit Jesus zu verbringen. So once we understand that the natural carries over into our spiritual, wenn wir verstehen, dass das Natürliche sich in das Geistliche überträgt, then we understand we can neither afford natural laziness nor spiritual laziness. Dann verstehen wir, dass wir es uns nicht erlauben können, weder im Natürlichen noch im Geistlichen faul zu sein. You know, the Proverbs warns us about laziness. Die Sprüche warnen uns vor Faulheit. Proverbs remembers the book of wisdom. Die Sprüche sind, erinnere dich, das Buch der Weisheit. And in Proverbs 6 verse 6 says, you lazy, go to the ant and learn. Sprüche 6 Vers 6 sagt, geh hin zur Ameise, du Faule, sieh ihre Wege an und werde weise. You know, there are so many beautiful warnings in Proverbs that unfortunately many Christians ignore. Es gibt so viele schöne Warnungen in den Sprüchen, die leider viele Christen ignorieren. Proverbs chapter 19 verse 15 says, Sprüche 19 Vers 15 sagt, laziness brings on deep sleep and the shiftless man goes hungry. Faulheit versenkt in tiefen Schlaf und eine lässige Seele muss hungern. You know, it's incredible once we accept an attitude of laziness in our life. Es ist unglaublich, wenn wir eine Haltung der Faulheit in unserem Leben akzeptieren. We actually won't be able to achieve anymore what God has for us. Werden wir nicht mehr erreichen können, was Gott für uns hat? I've seen so many people. Ich habe so viele Menschen gesehen, who have insisted that they cannot function well if they don't have a certain amount of sleep. Die darauf bestehen, dass sie nicht gut funktionieren können, wenn sie nicht eine bestimmte Menge an Schlaf bekommen. You know, when it comes to serving Jesus and doing things for the kingdom, they insist they need to sleep. Wenn es darum geht, Dinge für das Königreich zu tun und Jesus zu dienen, beharren sie darauf, schlafen zu müssen. But then when it comes to pleasure and staying up to watch a movie or hanging out with friends, suddenly they can do it very little sleep. Wenn es jedoch um Vergnügen geht, wenn sie aufbleiben wollen, um einen Film zu schauen oder mit Freunden rumhängen zu wollen, können Sie es plötzlich mit sehr wenig Schlaf tun? We must not tolerate excuses for our laziness. Wir dürfen für unsere Faulheit keine Ausreden akzeptieren. Look, a scripture that has guided my life for a long time, since I've been a teenager actually, is Ecclesiastes 11, verse 4. Eine Schriftstelle, die mein Leben lange geleitet hat, tatsächlich seit ich ein Teenager war, ist Prediger 11, Vers 4. 11:4. Whoever watches the wind, he will not plant. Whoever looks at the clouds, he will not reap. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. No, what is the teacher saying here? Was sagt hier der Lehrer? It's like the people who constantly have excuses never will achieve things in their life. Es ist wie die Menschen, die dauernd Ausreden haben, die nie etwas in ihrem Leben erreichen werden. Lazy people are masters, are experts in excuses. Faule Menschen sind Experten und Meister der Ausreden. They will always have a reason and an excuse why they couldn't do what should have been done. Sie haben immer eine Ausrede und einen Grund, warum sie nicht erledigt haben, was sie hätten tun sollen. Instead of looking in the mirror and says, "Oh my God, I've been lazy. I need to do something about it." Anstatt in den Spiegel zu schauen und zu sagen, "Oh mein Gott, ich bin faul. Da muss ich etwas unternehmen." Ask yourself this question. Stelle dir diese Frage. Are you a person that always has an excuse why it can't be done what you're supposed to do? Bist du eine Person, die immer eine Ausrede hat, warum du nicht tun kannst, was du tun solltest? Procrastinating everything. Du schiebst alles auf. Well, you need to take it serious that you need to listen to the warnings of the Bible for the lazy. Du musst es ernst nehmen, dass du die Warnungen der Bibel über die faulen Menschen ernst nehmen musst. You know, it is such a serious thing. Es ist so eine ernsthafte Sache. Jesus was not lazy. Jesus war nicht faul. Worked hard until the age of 30, and even then he served the Father tirelessly. Er arbeitete hart bis zum Alter von 30 Jahren und sogar dann diente er unermüdlich seinem Vater. And you know, Jesus said, "My Father works, and I have to work too." Jesus sagt, mein Vater arbeitet und ich muss auch arbeiten. Jesus said, "While it's day, I need to work." Jesus sagt, solange es noch Tag ist, muss ich arbeiten. You know, Jesus was very clear. I have to fulfill my purpose, and I can't just calm down and do nothing and sit around and just rest. Jesus war sehr klar. Ich muss meinen Auftrag erfüllen. Ich kann mich nicht einfach entspannen, nichts tun, rumsitzen und einfach nur ausruhen. Now listen, I'm not talking against rest whatsoever. Don't even understand that. Höre zu, ich sage nichts gegen Erholung, was auch immer. Verstehe das nicht falsch. But here is what I want you to understand. Was ich sagen will ist, the lazy will always have an excuse why he can't get things done. Dass der Faule immer eine Ausrede hat, warum er Dinge nicht erledigen kann. And that's the dangerous thing. Und das ist das Gefährliche. Because then opportunity after opportunity goes by. Denn dann verstreicht Gelegenheit um Gelegenheit. So, and we cannot serve the purpose of God. Und wir können dem Auftrag Gottes nicht gerecht werden. Don't allow excuses for being lazy. Lass keine Ausreden für Faulheit zu. It's a very dangerous thing. Es ist sehr gefährlich. I will see you tomorrow. Bis morgen.